Danke, Jesus. Danke für diese Herrlichkeitslebensschule, Herr. Danke, Vater, für alle diese wunderbaren, diese herrlichen Söhne und Töchter Gottes, die du gesandt hast, um an dieser Schule teilzunehmen, Herr. Sei es live oder sei es online, Herr. Ich danke dir, Vater, Herr. Herr, dass du in dieser Zeit wirklich etwas Neues tust in deinen Kindern, Herr. In deinen Kindern. Danke, Vater, dass du uns zurüstest, dass du uns aktivierst für diesen übernatürlichen Lebensstil, Herr. Für dieses Leben in und aus deiner Herrlichkeit. Für dieses Leben wie im Himmel, so auf Erden, Herr. Danke, Vater, dass jetzt diese Zeit ist, Herr. Herr, und dass du jetzt die Söhne und Töchter rufst und gerufen hast, Herr. Wir preisen dich, Herr, für dein mächtiges Werk in unserer Mitte, Herr. In Jesu Namen. Danke, danke, danke, danke, danke, Vater, für das, was du tust. Halleluja. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich habe im Geist so ein Bild gesehen und ich glaube, dass das gerade jetzt das ist, was jetzt in dieser Zeit auch spezifisch hier in dieser Schule passiert. Und zwar habe ich gesehen, wie Fundamente eingezogen wurden. Und zwar war es so, dass das war wie so, zuerst war es wie so Hausboote, die so geschwommen sind, ja, auf dem Wasser geschwommen sind. Und du weißt ja, wenn was auf dem Wasser schwimmt, dann schwimmt es mal dahin und dann schwimmt es mal dorthin. Aber dann wurden Fundamente, so Betonfundamente, richtig unter diese unter diesen Booten eingezogen. Und diese Boote wurden verbunden mit dem Boden. Und damit waren es nicht mehr Hausboote, sondern damit waren es feste, stabile Häuser. Und ich glaube, dass das ist, was jetzt passiert, gerade jetzt auch, gerade in diesen Stunden jetzt, in denen wir gerade sind. Es werden Fundamente eingezogen. Bei manchen ist es tatsächlich so, du bist wie ein bisschen geschwommen, auch lehrmäßig geschwommen. Aber jetzt wird ein Fundament eingezogen, das dir Klarheit gibt, das dir Orientierung gibt, auf das du bauen kannst, auf dem du feststehen kannst, auf dem du sicher stehen kannst und auf dem du dein Herrlichkeitsleben hier auf dieser Erde gründen kannst, wie im Himmel, so auf Erden, indem du es gründen kannst, weil es ein stabiles, ein solides und ein festes Fundament ist. Und das passiert jetzt. Du kannst einfach mal sagen, danke Vater für ein festes Fundament. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Und dann kannst du zu irgendjemandem noch grüßen auf deinem Weg zum Platz und kannst einfach sagen zu ihm, schön, dass du auch mit mir in dieser Herrlichkeitslebensschule bist. Halleluja. Schön, dass du auch mit mir in dieser Herrlichkeitslebensschule bist. Halleluja. Wir haben das letzte Mal schon gesagt, in meiner Stunde habe ich darüber gepredigt und gelehrt, dass das wichtigste Fundament eigentlich für dein Herrlichkeitsleben hier auf dieser Erde besteht im richtigen Bewusstsein. Sag mal Bewusstsein. Es geht um Bewusstsein. Und zwar ein Bewusstsein nicht von irgendetwas, sondern ein Bewusstsein letztendlich des Evangeliums. Sprich des vollbrachten Werkes Jesu Christi am Kreuz. Ich habe das letzte Mal darüber gesprochen, wie Gott mir mal einfach die ganze Bibel gezeigt hat als eine Kugel. Und dann hat er mich gefragt und gesagt, an welchem Punkt in dieser Kugel nimmst du diese Kugel als Kugel richtig wahr? An welchem Punkt in der Kugel, kannst du dir überlegen, an welchem Punkt in der Kugel nimmst du die Kugel als Kugel wahr? Und du kommst schnell als geübter Mathematiker auf die Antwort in der Mitte. Genau im Mittelpunkt. Nur im Mittelpunkt kannst du die Kugel als Kugel erkennen. Wenn du irgendwo seitlich verschoben bist, dann gibt's eine schiefe Ebene oder eine Ellipse oder was auch immer in deiner Wahrnehmung. Du kannst nicht mit Sicherheit sagen, dass du in einer Kugel bist. Wenn du aber im Zentrum bist, dann nimmst du das Gesamte korrekt wahr. Und genau so ist es mit der Bibel. Wenn du die Bibel vom Zentrum her liest und auslegst und verstehst, dann bekommt alles seinen richtigen Platz. Und die von euch wissen, was das Zentrum ist, die das letzte Mal dabei waren, ihr wisst es. Was ist das Zentrum? Jesus und damit das Evangelium. Weil Jesus ist das personifizierte Evangelium. Das vollbrachte Werk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha ist das Zentrum der ganzen Bibel. Jesus als Person ist das Zentrum der ganzen Bibel. Das, was er für uns getan hat, was er aus uns gemacht hat und was er jetzt durch uns tun möchte. Das sind drei wesentliche Bestandteile des Evangeliums und das ist das Zentrum letztendlich der ganzen Bibel. Und wenn du dieses Evangelium Evangelium beginnst, dir genau anzuschauen, dann stellst du fest, dass dieses Evangelium nicht nur eine gute Botschaft ist, die beste Botschaft der Welt, sie ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein und trotzdem wahr. Halleluja, ich sage immer so, wenn du irgendeine Botschaft hörst, von der du hinterher nicht sagst, es ist ja zu schön, um wahr zu sein, dann war es eigentlich nicht wirklich das Evangelium. Also, aber es ist nicht nur eine super gute Botschaft, sondern wenn du dieses Evangelium hörst und aufnimmst mit deinem Geist, das habe ich das letzte Mal auch gesagt, aufnimmst mit deinem Geist, dann wird es dein Bewusstsein verändern. Amen, sag nochmal Bewusstsein. Ich mache dir jetzt ein Bewusstsein über Bewusstsein. Ja, weil indem du es immer wieder sprichst, kriegst du ein Bewusstsein. Also kriegst du ein Bewusstsein über Bewusstsein. Okay? Das heißt, das Evangelium, wenn es richtig gepredigt wird, müssen wir auch so sagen, wenn das Evangelium richtig gepredigt wird, dann wird es gepredigt in einer bewusstseinsbildenden Weise. Das Evangelium baut dir ein Bewusstsein, und zwar ein Bewusstsein in Bezug auf vier Punkte, die eigentlich vier Fragen sind, die mit deiner Identität zu tun haben. Ich habe diese vier Fragen das letzte Mal schon genannt und heute wollen wir gleich mit der ersten beginnen. Aber ich sage sie dir nochmal, die vier Fragen, die beantwortet werden durch das Evangelium, sind erstens, wer und was sind wir durch ihn? Ja, wer wirst du durch das Evangelium? Wer oder was wirst du durch das Evangelium? Bevor du das Evangelium geglaubt hast, warst du noch ein anderer. Jetzt bist du ein Neuer. Ja, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das werden wir uns anschauen, was ist Neues geworden. Okay? Also die Antwort auf die Frage, wer und was sind wir durch ihn, baut natürlich dein Bewusstsein. Ist ja klar, weil wenn du weißt, wer du bist, dann hast du ein Bewusstsein. Wenn du nicht weißt, wer du bist, hast du kein Bewusstsein. Okay? Gut. Lassen wir es mal dabei. Zweite Frage, die das Evangelium beantwortet, ist, wo sind wir durch ihn zu Hause? Auch das hat was mit deinem Bewusstsein zu tun. Wo bist du durch ihn zu Hause? Werden wir beantworten. Dritte Frage, was haben wir durch ihn alles bekommen? Also mit anderen Worten, was gehört uns? Auch eine sehr wichtige Frage. Baut dir auch Bewusstsein, weil du hast ein anderes Bewusstsein, wenn du weißt, du gebietest über ein Firmenimperium von 100 Milliarden schweren Firmen oder wenn du ein Bewusstsein hast, dass du noch nicht mal einen Tisch im Zimmer stehen hast. Ja? Das ist ein anderes Bewusstsein. Also das ist jetzt als bildliches Beispiel, verstehst du? Es geht nicht um Firmen oder um Tische, sondern es geht natürlich um was anderes. Das ist klar, es geht um die geistlichen Dinge primär. Also die entscheidende Frage ist die, was haben wir durch ihn? Und die vierte Frage, die beantwortet wird, ist, und das hat auch was mit deinem Bewusstsein zu tun, was können wir durch ihn? Ja? Was kannst du durch ihn? Was kannst du? Schau, wenn du es jetzt einfach vom Natürlichen her betrachtest, wer bist du? Wo bist du zu Hause? Was gehört dir? Und was kannst du? Sind es eigentlich die vier entscheidenden Fragen, die bestimmen, mit welchem Bewusstsein du durch dieses Leben gehst. Amen. Und diese Fragen beantwortet das Evangelium ein für alle Mal für dich. Aber nicht nur, wenn es richtig gepredigt wird in einer Weise, dass du es vom Verstand her klar hast, weil vom Verstand her hast du sicher manches, was ich dir predige, schon gehört. Aber es geht nicht nur darum, dass du es vom Verstand her klar hast, sondern es geht darum, dass es zu einem Bewusstsein wird. Und das ist nur möglich, indem dein Geist vom Geist Gottes durch meinen Geist, jetzt in dem Moment, wo ich predige, erreicht wird. Es geht nur von Geist zu Geist. Es geht nur im Geist. Der Geist bestimmt dein Bewusstsein. Der Geist bestimmt, was deine Seele denkt, fühlt, will. Dein Körper denkt, fühlt, will oder empfindet. Dein Geist ist die dominierende Instanz. Und deswegen muss dein Geist gefüttert werden. Also, sag mal zu Gott, gib mir Geist. Ja, das ist wichtig. Du musst Geist, also dann ziehst du, wenn du dir dessen bewusst bist, dann ziehst du dir Geist von dem, der dir das Evangelium oder das Wort Gottes predigt. Du kannst ja auf unterschiedlichen Ebenen ziehen. Du kannst auf einer menschlich-natürlichen Ebene ziehen, dann kriegst du vielleicht in der Botschaft relativ wenig Befriedigendes. Ja, weil Menschen natürlich wäre jetzt okay, ich sag jetzt die ganze Zeit, wie toll ich dich finde und erzähl dir irgendwelche Geschichten aus meinem Leben, die dich vielleicht herzzerreißend berühren, weil es einfach so rührselig ist oder so interessant oder so spannend, dann bist du in deinen Gefühlen angesprochen. Ich erzähl dir irgendeine Abenteuergeschichte, was auch immer, was ich erlebt habe und so, dann freut sich deine Seele und sagt, ja, genau. Verstehst du? Und weißt du, es ist nichts dagegen zu sagen, sowas auch in Predigten zu erzählen. Verstehst du, mache ich auch manchmal, einfach als Hilfe. Aber das Entscheidende, die entscheidende Nahrung bekommst du im Geist. Amen. Nicht in der Seele. Nicht deine Seele muss zunächst genährt werden, sondern dein Geist muss genährt werden und dann bekommt deine Seele, was sie braucht. Amen. Über den Geist bekommt deine Seele, was sie braucht. Halleluja. Okay, also gehen wir gleich voll rein. Wer und was sind wir durch ihn? Halleluja. Okay, ich sag's dir mit einem Vers, zentraler Vers, 1. Johannes 4,17. Wer weiß, was da steht? Nur die Irina. Fred, du weißt es. Gut, okay. Willst du aber nicht sagen, oder? Ja, also 1. Johannes 4,17 heißt es, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Mit anderen Worten, die fundamentale Antwort auf die Frage, wer und was sind wir durch ihn, heißt, wir sind vollkommen identifiziert mit dem, was Jesus jetzt ist. Amen. Wir sind im Geist, auf der geistlichen Ebene, aus der Sicht des Vaters, als neue Schöpfungen, vollkommen identifiziert mit dem, was Jesus jetzt ist. Wohlgemerkt, es steht hier nicht mit dem, was Jesus war. Okay? Es steht hier nicht, denn so wie er war, so sind wir in dieser Welt. Verstehst du? Manche Christen sagen, ja, wir müssen uns einfach nur mit dem identifizieren, was wir sehen, wie Jesus war, als er hier über diese Erde gegangen ist. Und es ist nicht grundsätzlich falsch oder unnötig oder so, aber es gibt einen kleinen, aber feinen Unterschied. Amen. Weil das Wort Gottes sagt nicht, so wie er war, so sind wir in dieser Welt, sondern er sagt, so wie er ist, sind wir in dieser Welt. Du kannst jetzt zum Beispiel hergehen, du kannst dir Jesus anschauen und kannst sagen, ja gut, jetzt bin ich so, wie Jesus war in dieser Welt. Also fängst du an, du lässt dir die Haare wachsen, ja, ein bisschen länger als Mann. Ja. Du ziehst dir ein weißes Gewand an. Langes weißes Gewand. Du lernst Aramäisch. Altaramäisch natürlich. Du ziehst nach Israel und so weiter. Das wäre die Identifikation mit dem Fleisch, mit dem natürlichen Menschen Jesus. Weil als Jesus über diese Welt ging, war er ganz Menschensohn, sagt das Wort. Das heißt, er war genauso Mensch wie du und ich. Wenn wir uns mit Jesus identifizieren, so wie er hier über diese Erde gegangen ist, dann auf keinen Fall mit seiner Menschlichkeit. Amen. Was, wie gesagt, sonst müsstest du dir ein weißes Gewand anziehen. Oder lange Haare wachsen lassen. Paulus sagt, wir kennen einander nicht mehr nach dem Fleisch, sondern wir kennen einander nach dem Geist. Wo die Identifikation mit dem, was Jesus war, als er hier über diese Erde gegangen ist, Berechtigung hat, ist überall da, wo du ihn im Geist wirken siehst. Sprich durch Wunder, durch Heilung, durch Lehre, durch Wort und so weiter. Wo du ihn im Geist wirken siehst, da ist es sinnvoll, sich mit ihm zu identifizieren. Aber das Interessante trotzdem darüber hinausgehend ist, dass eben trotz all dem 1. Johannes 4,17 nicht sagt, so wie er war, sind wir in dieser Welt, sondern so wie er ist. Und dass es auch so ganz bewusst da steht, so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Denn Jesus ist jetzt tatsächlich von seinem Zustand her nochmal woanders, als er war, als er hier über diese Erde ging. Er kam als Menschensohn, aber jetzt ist er der verherrlichte Sohn Gottes. Wow. Und das Wort sagt, wir sind identifiziert mit dem, was er ist. Und zwar, und jetzt kommt das Entscheidende, wir sind deswegen identifiziert mit dem, was er jetzt ist, weil wir gleichzeitig mit dem identifiziert wurden, was er wurde, als er dieses Erlösungswerk bewirkt hat. Die Identifikation mit Jesus ist tatsächlich so total, dass sie sich auf den gesamten Weg vom Kreuz bis zum Thron bezieht. Die geistliche Identifikation mit Jesus, und das ist das Wesen, der Kern eigentlich des Erlösungswerks. Weißt du, der Kern des Erlösungswerks ist, dass es stellvertretend für uns passiert ist. Amen, sind wir uns einig. Jesus starb stellvertretend für uns. Stellvertretend für uns aber heißt, nicht einfach nur, dass er irgendwas getan hat und wir haben jetzt den Vorteil davon. Das ist zu wenig. Sondern stellvertretend für uns heißt, biblisch gesprochen, heißt, wir wurden vollkommen identifiziert mit all dem, was er getan hat. Und mit all dem, was er wurde. Ja? Er wurde zum Beispiel gekreuzigt. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das heißt, du bist vollständig identifiziert im gesamten Weg des Erlösungswerks mit Jesus. Das heißt, dem Geist nach mit Jesus eins sein, heißt erlöst sein, heißt dem Geist nach mit Jesus eins sein. Und es heißt identifiziert sein mit all dem, was er für uns wurde. Amen. Wir sind also identifiziert mit Jesus als Menschensohn, als er hier über diese Erde ging. Wir sind identifiziert mit Jesus, als er ans Kreuz ging. Wir sind identifiziert mit Jesus, als er auferstanden ist. Wir sind identifiziert mit Jesus, als er auffuhr in den Himmel. Wir sind identifiziert mit Jesus, als er sich als verherrlichter Sohn Gottes zur Rechten Gottes gesetzt hat und angekommen ist. Weißt du, im Geist gibt es nicht Raum und Zeit. Amen. Das heißt, im Geist ist es überhaupt gar kein Problem, dass all das vor 2000 Jahren passiert ist und dass du physisch da nicht dabei warst. Spielt keine Rolle, weil im Geist gibt es nicht Raum und Zeit. Die Wahrheit ist, im Geist, in dem Moment, wo du im Glauben das Erlösungswerk von Jesus akzeptierst und annimmst, bist du im Geist vor 2000 Jahren bei all dem mit dabei gewesen. Und zwar nicht nur irgendwie als Zuschauer von der Seite, sondern du warst mittendrin. Du warst mit Jesus am Kreuz, du warst mit ihm im Grab, du bist mit ihm auferstanden und aufgefahren in den Himmel und du sitzt jetzt mit ihm zur Rechten Gottes. Amen. Du bist mit ihm angekommen im Himmel, weil du mit ihm durchgegangen bist. Du bist mit ihm am Ziel jetzt, weil du gleichzeitig jetzt mit ihm durch die Stationen, die notwendig waren, um zum Ziel zu gelangen, durchgegangen bist. Alles im Jetzt, alles hier. Kannst du das sehen? Das ist die Sprache des Geistes, das ist die Sprache in der Herrlichkeit. Weißt du, wir sagen immer so schön, in der Herrlichkeit gibt es nicht Raum und Zeit. Ja, genau so ist es. In der Herrlichkeit gibt es nicht Raum und Zeit. In der Herrlichkeit ist tatsächlich so, dass alles, was im Geist von Bedeutung ist und war zu irgendeiner Zeit, jederzeit wirksam ist, jederzeit abrufbar ist, jederzeit kannst du dich identifizieren mit dem, was im Geist vielleicht vor 2000 Jahren passiert ist. Amen? Kannst du es sehen? Halleluja. Also, man könnte so sagen, Glaube an das Evangelium oder erst noch vielleicht Johannes 14,6. Warum sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Warum sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Ganz einfach, weil er der Weg in die Herrlichkeit Gottes ist. Weil wohin ist er der Weg? Er ist ganz locker und ganz einfach natürlich dahin der Weg, wohin er selber gegangen ist. Wenn du mit jemandem einen Weg gehst, kommst du am Ende da an, wo der jemand halt hingeht. Das ist eigentlich logisch, ja? Wenn du mit Jesus den Weg gehst, kommst du am Ende da an, wo er hingegangen ist. Die Sache ist aber die, du kommst nicht erst an, wenn du stirbst eines Tages nach deinem physischen Tod, weil die geistlichen Dinge außer Raum und Zeit sind. Sondern du kommst jetzt und hier im Geist bereits da an, wo er angekommen ist, weil du im Geist mit ihm verbunden bist, wie er bist in dieser Welt. Du bist ja, wie er ist in dieser Welt. Weil du mit ihm den Weg durchlaufen hast. Du bist mit ihm den Weg gegangen. Wow. Das ist Gnade, schau. Und du hast keine Nägel durch deine Hände bekommen. Und du hast keine Nägel durch deine Füße bekommen. Und du hast nicht den furchtbaren Martertod am Kreuz körperlich erlebt. Und trotzdem warst du 100% mit dabei. Das ist die Gnade des Evangeliums. Das ist die gute Nachricht. Das ist das stellvertretende Werk. Deswegen war es stellvertretend für uns. Also deswegen lieben wir Jesus von ganzem Herzen, weil er das für uns getan hat. Er hat es eben wirklich für uns getan. Nicht nur einfach als irgendeine Formel, verstehst du? Sondern er hat es für uns getan, damit es für uns so ist, wie wenn wir es selber getan hätten. Oder mit durchgegangen wären, so muss man sagen. Getan. Wir hätten es nicht tun können, weil wir waren nicht ohne Sünde. Nur er konnte es tun. weil nur dann war es wirksam. Nur er konnte es tun. Aber mit ihm waren wir dabei. Es ist mit uns passiert. Schauen wir es uns mal genauer an. Pass auf. Schauen wir es uns mal genauer an. Weißt du, das Gesetz der Identifikation ist der Schlüssel zum Erlösungswerk. Das geistliche Gesetz der Identifikation ist der Schlüssel dazu, das Erlösungswerk von Jesus wirklich zu verstehen und im eigenen Leben anzuwenden. Ja? Glauben an das Evangelium heißt, uns zu 100% mit dem Weg zu identifizieren, den Jesus gegangen ist, und uns dann zu 100% mit dem zu identifizieren, was Jesus jetzt ist. Amen. Das heißt Glaube ans Evangelium, an das volle Evangelium. Ja, nicht nur ein Teil des Evangeliums, sondern das volle Evangelium. Das volle Evangelium wurde gewirkt vom Kreuz bis zum Thron. Oder genauer gesagt, müsste ich eigentlich sagen, von Gethsemane bis zum Thron. In dem Moment, wo Jesus sich entschieden hat, den Weg zu gehen, da begann es. Ja, ist auch vor dem Kreuz schon einiges passiert. Ne? Er wurde verurteilt, er wurde verspottet, er wurde geschlagen, er wurde gegeißelt und so weiter. Das hat alles auch eine Erlösungsbedeutung. Im Prinzip begann es mit seiner Entscheidung in Gethsemane. Von diesem Punkt bis zum Thron, wo er jetzt sitzt, zur Rechten des Vaters, wurde das Erlösungswerk vollbracht. Stellvertretend für uns. Und wir waren mit dabei. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbar, herzlichen Glückwunsch. Wir sind mit ihm durchgegangen und mit ihm angekommen. Deswegen hat er gebetet in Johannes 17, 24, hat gesagt, Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, da sind, wo ich bin. Das hat er gebetet. Es war bevor das Erlösungswerk begonnen hat. Das ist interessant, schau. Johannes 17, 24 war das letzte Gebet, bevor das ganze Drama begonnen hat. Und er hat gesagt, Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, da sind, wo ich bin. Das hat er auf den ganzen Weg bezogen. Er hat gesagt, ich will, Vater, dass die du mir gegeben hast, mit mir am Kreuz sind. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, mit mir im Grab sind. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, mit mir auferstehen. Und Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, mit mir auffahren in den Himmel. Und Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, mit mir in der Herrlichkeit des Himmels leben. Halleluja. Amen. Und das ist das Leben der neuen Schöpfung. Das ist die Identifikation mit dem, was du jetzt bist. Das ist die Grundlage für das Leben in und aus der Herrlichkeit Gottes. Also schauen wir uns genau an, was uns die Bibel sagt. Erstens. Wir sind mit ihm gekreuzigt. Erstens, wir sind mit ihm gekreuzigt. Okay, Galater 2,20 habe ich schon gesagt. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Römer 6,6 ist auch eine gute Stelle. Römer 6,6, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Nicht gekreuzigt wird, ist auch interessant, ja? Sondern mitgekreuzigt worden ist. Bei Paulus damals waren es vielleicht, als er das geschrieben hat, waren es vielleicht 25 Jahre her, dass es passiert war. Jetzt sind schon fast 2000 Jahre her, dass es passiert ist. Aber das Wort gilt immer noch genau gleich. Es ist mitgekreuzigt worden damals am Kreuz von Golgatha. Ist unser alter Mensch mitgekreuzigt worden, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Mit anderen Worten, das Erste, was mit dir passiert ist, durch das Erlösungswerk, als einer der diesem Erlösungswerk glaubt. Das Erste, was mit dir passiert ist, ist, dass du oder dass du das alte Du am Kreuz in den Tod gegangen ist. Kreuzigung ist eine todsichere Sache. Amen. Glaubst du das? Wer am Kreuz gestorben ist, ist definitiv tot. Und genauso ist es mit deinem alten Menschen. Er ist definitiv am Kreuz ein für alle Mal gestorben. Und jeder Mensch braucht diesen Tod. Jeder. Aufgrund des Sündenfalls, aufgrund der sündigen Natur. Ganz egal, was du gemacht hast in deinem früheren Leben, wie schlimm du warst oder wie nicht schlimm oder für wie gut du dich hältst oder gehalten hast, was du warst. Du hast genau das gebraucht. Die Wurzel aller Sünden, sagt Jesus sowieso, ist die Sünde, dass wir ihm nicht glauben. Ja? Also egal, was du Gutes vollbracht hast in deinem alten Leben, du brauchst nichts weniger als den kompletten Tod deiner alten Natur. Du brauchst den kompletten Tod all des Bösen, das du in deinem alten Leben gemacht hast, das ist uns relativ leicht einsichtig, also all der Sünden, all der Dinge, die ganz offensichtlich böse waren, du brauchst definitiv den Tod davon, aber du brauchst auch den Tod von all deinen vielleicht vermeintlich guten Vorstellungen und guten Ideen und Dingen, die sich vielleicht sogar vermeintlich gut anfühlen, weil du sagst, ja, das war ja eigentlich schon, das habe ich eigentlich schon immer göttlich gesehen in meinem Leben und so weiter, da brauchst du auch den Tod davon. Amen. Es geht nur total. Amen. Es geht nur radikaler Neuanfang. Amen. Weil der Punkt ist, durch den Sündenfall ist alles, selbst das, was du als natürlicher Mensch als gut empfindest, trotzdem durchdrungen vom Bösen. Der Mensch ist gut, ist die größte Lüge, die jemals erzählt worden ist. Es gibt ja ganze Philosophien, die darauf aufbauen. Karl Marx zum Beispiel hat darauf aufgebaut. Die Grundthese, der Mensch ist gut. Es kommt nur darauf an, dass man ihn richtig beeinflusst. Na, ich sag dir, ganz egal, wie du den natürlichen Menschen beeinflusst, er bleibt immer böse. Egal, was du mit ihm machst, egal, wie humanistisch du ihn erziehst, egal, wie brav du ihn erziehst, was auch immer, egal, die beste Pädagogik wird einen bösen Menschen nicht zu einem Guten machen. Und der Mensch ist von Natur aus und von Anfang an abgrundtief, absolut, 100% böse. Gute Nachricht, ja? Das muss mal deinen Arbeitskollegen sagen. Ja? Also es ist eine Offenbarung, das zu sehen. Deswegen macht es wenig Sinn, das als allererstes deinen Arbeitskollegen zu sagen, weil das verstehen sie falsch. Aber das kann man nur falsch verstehen. Sagen, was, ich böse? Also bitte hier. Ab und zu bin ich vielleicht mal böse auf irgendjemand, aber böse, also ich mache auch gute Sachen. Ich habe gute Motive, ich habe gute Ideen. Aber die Wahrheit ist, das Wort Gottes lehrt es, der Geist Gottes bezeugt es, der Mensch ist abgrundtief böse. Jesus hat so gesagt, ihr seid von eurem Vater, dem Teufel. Das bringt es auch auf den Punkt, ne? Klarer kann man es nicht sagen. Euer Vater ist der Teufel. Ja? Wir werden mit der Natur des Teufels geboren und ohne die Erlösung, ohne das Erlösungswerk von Jesus hätten wir alle keine Chance. 0,0. Aber, Jesus hat dieses Erlösungswerk bewirkt. Sag mal Halleluja. Er hat es stellvertretend bewirkt. Wir nehmen es in Anspruch, wir identifizieren uns damit und damit stirbt die alte, korrupte, ungläubige, ichsüchtige, negative, böswillige, manchmal gutwillige und trotzdem böswillige, alte Natur ein für alle Mal am Kreuz. Und damit sagt Römer 6, Vers 8 dann, denn wer gestorben ist, und da spricht er eben nicht nur irgendwelche Teile von uns, ja, da ist ein Teil von mir ist am Kreuz mitgestorben, ja, mein böser Teil ist gestorben, nein. Er sagt einfach, wer gestorben ist, wir als ganze Person sind gestorben, sagt er, wer gestorben ist, der ist freigesprochen von der Sünde. Das heißt, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Gerechtigkeit Gottes werden in Christus, geworden sind, am Kreuz von Golgatha, beziehungsweise nicht am Kreuz von Golgatha sind wir es noch nicht geworden, da sind wir gestorben, aber wir sind es geworden in dem Moment, als Gott Jesus im Grab gerechtfertigt hat. Das heißt, Paulus sagt, er wurde gerechtfertigt im Geist. Das war unmittelbar vor seiner Auferstehung. In dem Moment, wo er gerechtfertigt war im Geist, konnte der Teufel ihn nicht mehr da unten halten. Und dann, es war wie wenn er ihm aus den Händen geflutscht wäre. Er hat gesagt, tschüss, ich bin mal weg. Und der Teufel konnte ihn nicht halten. Und genauso wenig kann er dich halten, in dem Moment, wo du dich als mitgekreuzigt siehst, wo du dich identifizierst, bewusst identifiziert. Weißt du, das ist ein Lebensstil, dich so zu sehen, deiner alten Natur nach, dich bewusst als gekreuzigt siehst, als gestorben siehst. In dem Moment, wo du dich identifizierst mit dem, was da passiert ist, am Kreuz von Golgatha, in dem Moment entgleitest du dem Teufel. Amen. Stehst du auf. Ein neuer Mensch, ein Herrlichkeitsmensch, ein Auferstandener, ein Siegreicher, ein Teufelsüberwinder, ein Teufelsterrorist, der den Teufel terrorisiert. Du bist der Terror für den Teufel. TT, Terror für den Teufel. Dein altes Leben ist gestorben und des Weiteren sagt die Bibel auch, dein altes Leben ist auch noch begraben, noch dazu. Das heißt, um es ganz endgültig zu machen, ne, ist begraben. Ja. Meine Oma hat immer gesagt, bevor sie gestorben hat, sie immer gesagt, wenn ich sterbe, möchte ich in ein Grab rein, aber ich möchte nicht, dass ihr so eine Platte da oben drauf macht auf das Grab, weil das ist so das Signal, so nach dem Motto, komm nie wieder raus da. Aber genau das hat Gott mit unserem alten Menschen gemacht. Er hat uns begraben und er hat von mir aus auch noch eine Platte drauf gemacht. Römer 6, 4, so sind wir nun mit Jesus begraben worden durch die Taufe in den Tod. Mit anderen Worten, was auch immer in deiner Seele noch manchmal sich regen mag, du kannst dich jederzeit auf dieses vollbrachte Werk am Kreuz berufen. Du kannst jederzeit alles, was auch immer jemals in deiner Seele hochkommen mag, kannst du jederzeit identifizieren mit dem Kreuz von Golgatha. Du kannst es jederzeit als gekreuzigt betrachten. Weißt du, der an das Evangelium gläubige Christ muss nicht ständig gegen die Sünde kämpfen. Warum? Das wäre ja ein Kampf gegen Tote. Ich meine, wer kämpft gegen Tote? Wenn es tot ist, ist es tot. Verstehst du? Der entscheidende Punkt ist nicht der, dass du die Sünde bekämpfst, sondern der entscheidende Punkt ist der, dass du die Sünde für tot erachtest und dich selbst der Sünde für gestorben. Es ist also alles wiederum, wir sind wieder an dem Punkt, ist alles eine Frage des Bewusstseins. Wenn du dir bewusst bist, dass du den, was weiß ich, als Beispiel, den ehebrecherischen Gedanken gestorben bist, dass sie mit Jesus am Kreuz gekreuzigt sind, weißt du, dann kannst du sie nicht mehr denken. Weil sie gehören nicht mehr zu dir. Du kannst dich nicht mehr mit ihnen identifizieren, sondern du identifizierst sie ja mit dem Kreuz. Amen. Wenn du, was auch immer, die Sehnsucht, jemand anders jetzt so richtig mal eine reinzuhauen, als Beispiel, ja, von einem anderen kleinen Geist. Gibt's ja, ne? Auch unter Christen soll sowas vorkommen. Wenn du lange genug in dem Bewusstsein gelebt hast, dass diese Sehnsucht mit Jesus am Kreuz ein für alle Mal gestorben ist und nicht mehr zu dir gehört, dann wird sie gar nicht erst mehr aufkommen. Amen. Das ist alles eine Frage des Bewusstseins. Die Frage ist, was gehört zu dir noch als neue Schöpfung? Gehört zu dir noch Sünde? Gehört zu dir noch das Negative? Bist es noch überhaupt du? Das ist die entscheidende Frage. Bist es überhaupt noch du? Sind sündige Gedanken überhaupt noch du? Weißt du, Johannes sagt im ersten Johannesbrief, sagt er, dass wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Das kriegen viele nicht zusammen. Sagen sie, ja, warum steht da, wer aus Gott geboren ist, sündigt? Wir wissen doch alle, dass Christen auch nochmal sündigen. Die Frage ist, wer sündigt? Wenn gesündigt wird. Wer sündigt? Das Fleisch sündigt. Der seelische alte Mensch sündigt. Das heißt, das Problem ist nicht das, das Problem ist nicht das, dass jemand nicht genug gegen die Sünde gekämpft hat, sondern das Problem ist das, dass er diese Sünde, diesen alten Menschen nicht genug für tot erachtet hat. Amen. Dass er noch nicht wirklich weiß, wer er ist als neuer Mensch. Als neuer Mensch, der neue Mensch kann nicht sündigen, sagt Johannes. Und das ist auch so. Wie soll Jesus sündigen? Ich frag dich. Wie soll Jesus sündigen? So wie er ist, so bist du in dieser Welt. Also wie soll der sündigen? Der kann gar nicht sündigen. Das hat er gar nicht drauf, das kennt er gar nicht. Amen. Jesus war ohne Sünde. Amen. Also wenn er in dir lebt und du durch ihn lebst, dann kannst du nicht sündigen. Das Einzige, was du noch lernen musst, das ist die Erneuerung des Sinnes. Davon haben wir das letzte Mal gesprochen. Die Erneuerung des Sinnes besteht darin, du musst lernen, deinen alten Menschen für gekreuzigt zu erachten. Du musst lernen, dir ein Bewusstsein zu bauen, dass die Sünde nicht mehr zu dir gehört. Und übrigens nicht nur die Sünde, also die Sünde jetzt im offensichtlichen Sinn, ja, die Beispiele, die ich hier gemacht habe, okay, Aggression oder Ehebruch oder was auch immer, ist offensichtliche Sünde, klar. Aber genauso ist es, was ist mit Ängsten? Was ist mit Ängsten? Was steckt hinter Ängsten? Die Frage ist ja, was steckt hinter irgendeiner Angst? Also Beispiel, nehmen wir irgendeine Beispielangst. Was haben wir für eine Angst? Sag irgendein Beispiel für irgendeine Angst. Die Angst? Die Angst vor Verlust. Okay, die Angst, sagen wir mal, einen Menschen zu verlieren. Ja? Was steckt hinter der Angst, einen Menschen zu verlieren? Hinter der Angst, einen Menschen zu verlieren, steckt, dass du eine Festlegung in deiner Seele hast, dass dir dieser Mensch so unendlich wichtig ist, dass du meinst, ohne ihn nicht leben zu können. Das aber, was ist es im Kern? Das ist ein Götzendienst. Amen. Dieser Götzendienst aber ist vor 2000 Jahren mit Jesus am Kreuz bereits gestorben. Das heißt, die Vorstellung, dass bestimmte Dinge für dein Leben so unendlich wichtig sind, dass du bestimmte Dinge nicht loslassen kannst, dass du bestimmte Dinge unbedingt brauchst, diese Vorstellung ist bereits am Kreuz von Golgatha gestorben. Und somit ist der Boden für jede Form von Angst zu 100% entzogen. Du solltest es immer von der Seite sehen. Wenn du merkst, da kommt eine Angst hoch bei mir oder ich leide unter dieser oder jener Angst, dann frag mal genau nach, wovor habe ich eigentlich Angst? Ja, dann sagst du, gut, ich habe Angst, dass ich die Person verliere, aber dann und analysier mal die Angst. Ja, warum habe ich denn Angst? Was wäre denn, wenn ich sie verlieren würde? Was wäre denn dann? Okay, da muss was sterben. Was muss sterben? Der alte Mensch. Fakt ist, er ist schon gestorben. Du musst ihn nur noch so sehen. Amen. Das heißt, du identifizierst, du bringst deine Vorstellungen, deine Festlegungen, deine Wünsche, deine Bedürfnisse, wenn nötig, mit dem Kreuz von Golgatha zur Deckung, damit sie dir keine Angst mehr machen können. Oder Sorgen. Das heißt, ich mache mir Sorgen. Worüber mache ich mir Sorgen? Nur über Dinge, die mir wahnsinnig wichtig sind. Was ist aber, wenn wirklich gilt, was Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Was muss ich mir da noch für Sorgen machen? Wenn Christus jetzt mein Leben lebt, was muss ich mir da noch für Sorgen machen? Ich sage einfach, Jesus, machst du. Du machst dieses Leben. Du bringst dieses Leben hervor. Alles, was du durch mein Leben hervorbringen möchtest, bringst du hervor. Mach du. Mit mir hat es nur noch am Rand was zu tun. Verstehst du? Also ich lass ihn Bahn machen, weil mein Alter, mich gibt's ja gar nicht mehr. Mein alter Georg, der ist vor 2000 Jahren schon gestorben. Ich meine, ich bin froh, dass ich es jetzt endlich gemerkt habe, gell? Ja, verstehst? Zum ersten Mal vielleicht vor, ich weiß nicht, 27 oder 28 Jahren habe ich das realisiert. Und das ist eine befreiende Sache. Amen, das ist extrem befreiend, weil dann hast du kein Problem mehr. Die Sache ist die, du lernst es immer tiefer, das ist die Erneuerung des Sinnes. Wie lernst du es? Indem du dich identifizierst mit dem Kreuz. Amen. Identifikation mit dem Kreuz ist eine der stärksten, oder was heißt eine, ist die stärkste befreiende Kraft, wenn es um Ängste, wenn es um Sorgen, wenn es um, egal, auch um Sünde natürlich sowieso geht. Ja. Du identifizierst es mit dem Kreuz. Du kannst alle möglichen psychologischen Tricks und Kniffs versuchen anzuwenden, so seelsorgerliche Kniffs. Nennen Sie, allein schon das Wort Seelsorge, finde ich, das mag ich sowieso gar nicht. Das verwenden wir gar nicht. Weil das heißt ja, ich mache mir Sorge um meine Seele. Weißt du, die Sorge musst du auch loslassen. Das muss auch gekreuzigt werden. Verstehst du, der Schutz meiner Seele, ich habe mich ein für alle Mal entschieden, der Schutz meiner Seele ist einzig und allein Jesus Christus. Ich muss meine Seele nicht schützen vor irgendwas. Ich muss mir keine Sorgen machen um meine Seele, weil die Zukunft meiner Seele ist gesichert. Jesus kümmert sich um meine Seele und eines Tages wird er dafür sorgen, dass sie gemeinsam mit meinem Geist in die ewige Herrlichkeit geht. Also ich muss mir um meine Seele keine Sorgen mehr machen. Also Seelsorge streichen wir nennen es Seelenerneuerungshilfe. Okay? Seelenerneuerungshilfe. Das heißt, dass deine Seele erneuert wird in ihrem Denken, so dass sie sich sieht, wie sie sich gemäß dem Wort zu sehen hat. Das ist meiner Ansicht nach. Ich meine, wie gesagt, wenn Leute den Begriff Seelsorge verwenden wollen, sollen sie es verwenden, solange sie sich keine Sorgen machen um ihre Seele. Ich bin da kein Pedant jetzt oder so, aber verstehst du, der entscheidende Punkt ist der, wie geht das Ganze vonstatten? Passiert die Veränderung tatsächlich oder erkennen wir, dass die eigentliche Veränderung tatsächlich am Kreuz vor 2000 Jahren passiert ist? Oder denken wir müssen noch irgendwelche menschlichen Hilfskrücken und Kniffs einführen und einfügen, um unsere Seele doch noch irgendwie zu überlisten und dafür zu sorgen, dass wir uns um sie keine Sorgen mehr machen müssen? Verstehst du? Weißt du, das ist radikal. Ja, das Kreuz ist absolut radikal. Das ist das Ende aller Psychologie. Psychologie ist schön, wenn du rausfinden willst, was dein Problem ist, aber ganz sicher hilft sie dir nicht wirklich weiter, wenn du davon frei werden willst. Sie kann dich analysieren und dann, sie kann dir auch helfen, mit Dingen zu leben, verstehst du? Sie kann Dinge verschieben, sie kann sagen, ja, sie kann dich umkonditionieren durch Verhaltenstherapie und so weiter und kann versuchen, dass du mit deinen tiefsitzenden Ängsten anders umgehst, sodass du besser damit leben kannst. Habe ich auch gar nichts dagegen, verstehst du, aus humanistischer Sicht, super, nur für uns gibt es einen viel besseren Weg. Amen. Zack, ans Kreuz. Frei. Amen. Ans Kreuz und frei. Schau, was ist der Götze in meiner Seele? Was ist die Vorstellung? Was ist die Feststellung? Also Jesus, mit dir am Kreuz in den Tod gegeben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das muss dein Bewusstsein sein. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wenn du dieses Bewusstsein verinnerlicht hast, was deinen alten Menschen angeht, dann ist es die automatische Folge, dass der zweite Schritt genauso in dein Bewusstsein dringt, nämlich dass du auch mit Christus zweitens auferstanden bist. Amen. Ich bin mit Christus auferstanden. Halleluja. Epheser 2, Vers 4 bis 5. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren. Das war gerade eben noch, vor 5 Minuten warst du noch in deinen Vergehungen tot. Ja? Aber jetzt, also dem Wort nach, das ich gepredigt habe, ja, Fakt ist, du bist vor 2000 Jahren schon gestorben. Also, die wir in den Vergehungen tot waren, also mit ihm gestorben sind, er hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt. Sag mal, ich bin mit auferweckt. Halleluja. Ich glaube, ich spüre gerade so, dass einige noch ein paar Sachen irgendwie mit dem Kreuz zur Identifikation bringen müssen. Bevor wir weitergehen können, damit du so richtig die Auferstehung genießen kannst, glaube ich auch heute Abend ganz aktuell, frag mal den Heiligen Geist. Ich sage jetzt nicht, dass du irgendwas analysieren sollst, aber ich glaube, dass bei ein paar Sachen angesprungen sind und du hast eigentlich realisiert, Moment mal, das gehört eigentlich gar nicht mehr zu mir. Und du solltest einfach gerade jetzt eine Entscheidung treffen oder wie ich sag's, ich identifiziere das mit dem Kreuz von Golgatha. Ich erachte das für tot. Amen. Ich bringe es zur Deckung mit dem Kreuz von Golgatha. Halleluja. Schließ einfach mal deine Augen. Danke, Vater. Danke, Vater. Es können Dinge sein, es können negative Dinge sein, ja, es können Sünde sein, es können negative Dinge sein, aber es können auch scheinbar positive Dinge sein, die aber dein Leben schwer machen, weil sie dir Sorgen machen oder Ängste machen. Und diese Dinge solltest du jetzt loslassen. Du solltest sie einfach am Kreuz loslassen. Halleluja. Halleluja. Wer spürt alles, dass der Heilige Geist da an ihm arbeitet gerade jetzt? Es muss nicht bei jedem sein, aber bei einigen glaube ich das. Wir sind doch einige. Deswegen hat mich der Heilige Geist unterbrechen lassen. Also nimm diese Sache, verstehst du, und mach es wirklich so, wenn deine Angst ist, dann nimm nicht einfach die Angst und tu sie ans Kreuz, weil dann hast du wieder nur das Negative entsorgt, aber nicht das dahinterstehende, vermeintlich Positive, was aber in Wahrheit Götzendienst ist, ja? Weil du es nämlich für so wichtig erachtest. Also nimm das, was dahinter steckt und sag, ich lass es los. Wenn du zum Beispiel Angst hast, krank zu werden, weißt du, was ich dir dann empfehle? Ich mache jetzt mal radikale Seelenerneuerungshilfe. Wenn du Angst hast, krank zu werden, dann empfehle ich dir einfach mal innerlich zu sagen, Jesus, ich lasse diese Sehnsucht danach, immer gesund zu sein, lasse ich jetzt los. Und auch wenn ich den Rest meines Lebens immer nur krank sein werde, werde ich dich trotzdem lieben und werde ich mit dir leben und werde ich dich preisen und werde ich dich loben. Ojojojo, aber Jesus will doch, dass wir gesund sind. Ja, gerade deswegen. Aber solange du es festhältst, musst du selber dafür sorgen, dass du gesund wirst und er kann es nicht machen. Sondern kann ja die Auferstehungskraft nicht in dir wirksam werden. Also kommt erstmal diese Entscheidung. Okay, dann treffe ich diese Entscheidung und dann weiß ich ja, dann bin ich dann gleich gesund. Nein, du triffst diese Entscheidung im vollen Bewusstsein. Auch wenn du den Rest deines Lebens immer krank wärst, wirst du trotzdem Jesus lieben und wirst du mit ihm gehen und wirst du dich mit ihm identifizieren. Amen. Also triff einfach gerade jetzt diese Entscheidung. Es kann auch sich auf was ganz anderes beziehen. Triff einfach diese Entscheidung. Identifizier das, was deine Seele vielleicht nicht loslassen wollte, identifizier es mit dem Kreuz. Das, was dir so wichtig war, gib es in den Tod. Es kann irgendeine Situation sein. Vielleicht hast du gesagt, wenn das so weitergeht bei mir am Arbeitsplatz, dann kann ich da nie mehr sein. Dann sag gerade jetzt Jesus, und wenn es den Rest meines Lebens so am Arbeitsplatz zugeht wie jetzt, ich lasse es los. Ich folge dir. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Das ist die Wirksamkeit des Kreuzes. Und du wirst sehen, da ist Kraft. Da ist Kraft. Also sprich mir einfach mal nach. Sag, Vater, im Namen Jesus identifiziere ich all diese Dinge mit deinem Kreuz. Ich gebe sie in deinen Tod hinein. Ich lasse sie los. Das vermeintlich Gute wie das eindeutig Schlechte. alles, was aus dem Ich meiner Seele kommt, was mein altes Selbst ausmacht. Ich sehe es mit dir für gekreuzigt an. Es ist gekreuzigt und es ist begraben. Und wir machen auch noch eine Platte drauf. Bei Jesus haben sie einen Stein davor geschoben. Das kommt ungefähr hin. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Und Vater, auf dieser Basis jetzt, in dem Namen von Jesus, setze ich jetzt die Kraft deiner Auferstehung hier in diesem Raum frei, Herr. Denn so wie wir mit Christus gekreuzigt und mit ihm begraben sind, so sind wir auch mit ihm lebendig gemacht. Ein neuer Mensch ist auferstanden. Ein übernatürlicher, ein göttlich-geistlicher Auferstehungsmensch ist zum Leben gekommen. Wir sind mit auferweckt. Wir sind in Christus, mit Christus gestorben, mit ihm begraben und wir sind durch ihn und mit ihm eine neue Auferstehungsschöpfung geworden. Halleluja. Und wir danken dir, Vater, dass es umsonst, ohne jede Vorleistung, ohne dass wir irgendetwas dafür tun konnten, geschehen ist, Herr, durch das Werk des Jesus Christus vor 2000 Jahren für uns vollbracht hat. Halleluja. Wir preisen dich dafür, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater, dass der neue Mensch jetzt aufsteht. An all den Punkten, wo wir Dinge mit dem Kreuz zur Deckung gebracht haben, danke Herr, dass jetzt das Neue aufsteht. Etwas Neues, der Angstfreie, der Sorgenfreie, der Liebende, der Sanftmütige, was auch immer es ist, der Freudvolle, was auch immer das Gegenteil von dem ist letztendlich, was vorher war, das göttliche Gegenteil, danke, dass es jetzt aufsteht. In Jesu Namen. Danke, dass es jetzt zum Leben kommt, Herr. Danke, dass das Neue jetzt in uns, deinen Söhnen und Töchtern zum Leben kommt, durch die Kraft der Auferstehung, weil dein Kreuz ist die Realität. Dein Kreuz und deine Auferstehung, was vor 2000 Jahren geschehen ist, ist im Geist heute, jetzt und hier die lebendige Realität. Und es ist jetzt und hier für uns wirksam, wo wir uns im Glauben damit identifizieren, Herr. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Preisen dich, Herr. Danke dir, Herr, dass wir jetzt als neue Menschen leben. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Jetzt darfst du Jesus mal einen Applaus geben. Ha? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Woo! Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. So, und weil die Zeit schon fortgeschritten ist, werden wir das nächste Mal, so schnell geht's, gell, werden wir uns das nächste Mal anschauen, was jetzt dieses Auferstehungsleben für uns alles beinhaltet, was uns alles geschenkt ist in diesem Auferstehungsleben. Ja, wir werden dann reinschauen in Psalm 103, wo du das fünffache Evangelium hast, in Kurzform, schon im Alten Testament. Und wir werden uns Römer 8,11 anschauen und verschiedene andere Bibelstellen. Und jetzt machen wir 10 Minuten Pause und dann macht Irina die zweite Stunde. Okay? Amen.